Ich sollte studieren. Aus meinem ganzen Wesen und noch mehr aus meinem Temperament glaubte mein Vater, den Schluss ziehen zu können, dass das humanistische Gymnasium einen Widerspruch zu meiner Veranlagung darstellen würde. Besser schien ihm, eine Realschule zu entsprechen. Besonders wurde er in dieser Meinung noch bestärkt durch eine ersichtliche Fähigkeit zum Zeichnen, ein Gegenstand, der in den österreichischen Gymnasien seiner Überzeugung nach vernachlässigt wurde. Vielleicht war aber auch seine eigene schwere Lebensarbeit noch mitbestimmend, die ihm das humanistische Studium als in seinen Augen unpraktisch weniger schätzen ließ. Grundsätzlich war er aber der Willensmeinung, dass, so wie er, natürlich auch sein Sohn Staatsbeamter werden würde, ja, müsste. Seine bittere Jugend ließ ihn ganz natürlich das später Erreichte umso größer erscheinen, als dieses doch nur ausschließliches Ergebnis seines eisernen Fleißes und eigener Tatkraft war. Es war der Stolz des Selbstgewordenen, der ihn bewog, auch seinen Sohn in die gleiche, wenn möglich noch höhere Lebensstellung bringen zu wollen. Umso mehr, als er doch durch den Fleiß seines eigenen Lebens seinem Kinde das Werden um so viel zu erleichtern vermochte. Der Gedanke einer Ablehnung dessen, was ihm einst zum Inhalt seines ganzen Lebens wurde, erschien ihm doch als unfassbar. So war der Entschluss des Vaters einfach, bestimmt und klar, in seinen eigenen Augen selbstverständlich. Endlich wäre es in seiner, in dem bitteren Existenzkampfe eines ganzen Lebens herrisch gewordenen Natur, aber auch ganz unerträglich vorgekommen, in solchen Dingen etwa die letzte Entscheidung, dem in seinen Augen unerfahrenen und damit eben noch nicht verantwortlichen Jungen selber zu überlassen. Es würde dies auch als schlechte und verwerfliche Schwäche in der Ausübung der ihm zukommenden väterlichen Autorität und Verantwortung für das spätere Leben seines Kindes unmöglich zu seiner sonstigen Auffassung von Pflichterfüllung gepasst haben. Und dennoch sollte es anders kommen. Zum ersten Male in meinem Leben wurde ich als damals noch kaum 11-Jähriger in Opposition gedrängt. So hart und entschlossen auch der Vater sein mochte in der Durchsetzung einmal ins Auge gefasster Pläne und Absichten, so verbohrt und widerspenstig war aber auch sein Junge in der Ablehnung eines ihm nicht oder nur wenig zusagenden Gedankens. Ich wollte nicht Beamter werden. Weder Zureden noch ernste Vorstellungen vermochten an diesem Widerstande etwas zu ändern. Ich wollte nicht Beamter werden. Nein und nochmals nein. Alle Versuche, mir durch Schilderungen aus des Vaters eigenem Leben Liebe oder Lust zu diesem Berufe erwecken zu wollen, schlugen in das Gegenteil um. Mir wurde gähnend übel bei dem Gedanken, als unfreier Mann in einem Büro sitzen zu dürfen, nicht Herr sein zu können der eigenen Zeit, sondern in auszufüllende Formulare den Inhalt eines ganzen Lebens zwängen zu müssen. Welche Gedanken konnte dies auch erwecken bei einem Jungen, der doch wirklich alles andere war, aber nur nicht brav im landläufigen Sinne? Das lächerlich leichte Lernen in der Schule gab mir so viel freie Zeit, dass mich mehr die Sonne als das Zimmer sah. Wenn mir heute durch meine politischen Gegner in liebevoller Aufmerksamkeit mein Leben durchgeprüft wird bis in die Zeit meiner damaligen Jugend, um endlich mit Erleichterung feststellen zu können, welch unerträgliche Streiche dieser Hitler doch schon in seiner Jugend verübt hatte, so danke ich dem Himmel, dass er mir so auch jetzt noch etwas abgibt aus den Erinnerungen dieser glückseligen Zeit. Wiese und Wald waren damals der Fechtboden, auf dem die immer vorhandenen Gegensätze zum Austragen kamen. Auch der nun erfolgende Besuch der Realschule konnte dem wenig Einhalt tun. Freilich musste nun aber auch ein anderer Gegensatz ausgefochten werden. Solange die Absicht des Vaters, mich Staatsbeamter werden zu lassen, nur meine prinzipielle Abneigung zum Beamtenberuf an sich gegenüberstand, war der Konflikt leicht erträglich. Ich konnte so lange auch mit meinen inneren Anschauungen etwas zurückhalten, brauchte ja nicht immer gleich zu widersprechen. Es genügte mein eigener fester Entschluss, später einmal nicht Beamter zu werden, um mich innerlich vollständig zu beruhigen. Diesen Entschluss besaß ich aber unabänderlich. Schwerer wurde die Frage, wenn dem Plane des Vaters ein eigener gegenübertrat. Schon mit 12 Jahren traf dies ein. Wie es nun kam, weiß ich heute selber nicht, aber eines Tages war mir klar, dass ich Maler werden würde. Kunstmaler. Mein Talent zum Zeichnen stand allerdings fest, war es doch sogar mit ein Grund für den Vater, mich auf die Realschule zu schicken. Allein nie und niemals hätte dieser daran gedacht, mich etwa beruflich in einer solchen Richtung ausbilden zu lassen. Im Gegenteil. Als ich zum ersten Male nach erneuter Ablehnung des väterlichen Lieblingsgedankens die Frage gestellt bekam, was ich denn nun eigentlich selber werden wollte, und ziemlich unvermittelt mit meinem unterdessen festgefassten Entschluss herausplatzte, war der Vater zunächst sprachlos. Maler? Kunstmaler? Er zweifelte an meiner Vernunft, glaubte vielleicht noch nicht recht gehört oder verstanden zu haben. Nachdem er allerdings darüber aufgeklärt war und besonders die Ernsthaftigkeit meiner Absicht fühlte, warf er sich denn auch mit der ganzen Entschlossenheit seines Wesens dagegen. Seine Entscheidung war hier nur sehr einfach, wobei irgendein Abwägen meiner etwa wirklich vorhandenen Fähigkeiten gar nicht in Frage kommen konnte. Kunstmaler? Nein, solange ich lebe, niemals! Da nun aber sein Sohn eben mit verschiedenen sonstigen Eigenschaften wohl auch die einer ähnlichen Starrheit geerbt haben möchte, so kam auch eine ähnliche Antwort zurück, nur natürlich umgekehrt dem Sinne nach. Auf beiden Seiten blieb es dabei bestehen. Der Vater verließ nicht sein »Niemals« und ich verstärkte mein »Trotzdem«. Freilich hatte dies nun nicht sehr erfreuliche Folgen. Der alte Herr ward verbittert und so sehr ich ihn auch liebte, ich auch. Der Vater verbat sich jede Hoffnung, dass ich jemals zum Maler ausgebildet werden würde. Ich ging einen Schritt weiter und erklärte, dass ich dann überhaupt nicht mehr lernen wollte. Da ich nun natürlich mit solchen Erklärungen doch den Kürzeren zog, insofern der alte Herr jetzt seine Autorität rücksichtslos durchzusetzen sich anschickte, schwieg ich künftig, setzte meine Drohung aber in die Wirklichkeit um. Ich glaubte, dass wenn der Vater erst den mangelnden Fortschritt in der Realschule sähe, er gut oder übel eben doch mich meinem erträumten Glücke würde zugehen lassen. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung gestimmt hätte. Sicherlich war zunächst nur mein ersichtlicher Misserfolg in der Schule. Was mich freute, lernte ich, vor allem auch alles, was ich meiner Meinung nach später als Maler brauchen würde. Was mir in dieser Hinsicht bedeutungslos erschien oder mich sonst auch nicht anzog, sabotierte ich vollkommen. Meine Zeugnisse in dieser Zeit stellten je nach Gegenstande und seiner Einschätzung immer Extreme dar. Neben lobenswert und vorzüglich, genügend oder auch nicht genügend. Am weitaus besten waren meine Leistungen in Geografie und mehr noch in Weltgeschichte, die beiden Lieblingsfächer, in denen ich der Klasse vorschoss. Wenn ich nun nach so vielen Jahren mir das Ergebnis dieser Zeit prüfend vor Augen halte, so sehe ich zwei hervorstechende Tatsachen als besonders bedeutungsvoll an. Erstens, ich wurde Nationalist. Zweitens, ich lernte Geschichte ihrem Sinne nach verstehen und begreifen.